Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 13 bis 15. Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er unsere Bitten hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Gott segne dieses Wort. Was wir uns wünschen. In diesem Bibeltext hier, Bibelabschnitt aus dem 1. Johannesbrief, lernen wir mehr über das, was wir uns wünschen. Und Johannes schreibt eben hier, dass wir, die wir Jesus Christus folgen als reue Sünder, dass wir eben wissen, dass wir das ewige Leben haben, weil wir an den Sohn, den Namen des Sohnes Gottes glauben. Und das ist natürlich Gottes Sohn, unser Jesus Christus, ja. Und wir sind dann zuversichtlich, dass er uns dann auch erhört, wenn wir um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Also was wir uns wünschen, muss immer Gottes Willen entsprechen. Und manchmal ist es so, dass wir zwar uns etwas wünschen, aber es entspricht eben nicht Gottes Willen. Das kann das eine sein, ja. Es kann auch sein, dass unser Jesus Christus einen ganz anderen persönlichen Plan und Zeitrahmen hat und irgendetwas anderes vorhat in unserem Leben und uns nicht gibt, das gibt, was wir uns wünschen. Das ist auch eine Möglichkeit. Also es gibt viele verschiedene Sachen. Wichtig ist aber, dass wir zu ihm kommen, denn wir wissen, wie es im letzten Vers heißt, dass er unsere Bitten hört, ja, als reue Sünder. Also das ist, also das heißt eben, dass wir uns von der Sünde abgewandt haben und mit offenem Herzen zu unserem Jesus Christus kommen. Und unser Jesus hört uns und er antwortet auch. Aber wir müssen auch zuhören, also mit unseren Herzen. Ja? Und er spricht uns ins Herz, was er denn vorhat. Und es ist wichtig zu verstehen, dass er uns nicht immer gibt. Das gibt, was wir uns wünschen. Und vor allem wird unser liebender himmlischer Vater, unser Jesus Christus, nichts geben, was unserer persönlichen Beziehung mit ihm im Wege stehen würde. So zum Beispiel, wenn wir nach Dingen beten oder Wünsche im Gebet unserem Jesus Christus mitteilen, die uns abwenden würden von unserer persönlichen Beziehung mit ihm. Das würde er nicht tun. Und wichtig ist zu verstehen, wenn wir um Sachen bitten, also Sachen wie, ob das nun Gesundheit ist oder irgendwelche Dinge, dass er uns heilt, ja, dass er kann uns heilen. Aber die Bibel sagt uns auch, wenn ihr in den Hebräerbrief Kapitel 11 nochmal reingeht, Hebräerbrief Kapitel 11, dass Gott, nur weil wir im Glauben zu ihm kommen, nicht immer, das gibt zeitlebens, das gibt, wofür wir beten oder was wir uns wünschen. Aber die Bibel verspricht, es ist also wichtig, ja, wichtig ist aber, dass wir uns Jesus Christus zugewandt bleiben mit unserem Herzen und auch die Wahrheit aus der Bibel nochmal sehen, aus Psalm, geht mal rein, im Alten Testament. Psalm 20, Vers 5, ich lese vor, Psalm 20, Vers 5. Er erfülle dir, was dein Herz wünscht, und lasse deine Pläne gelingen. Gott segne dieses Wort. Das ist im Psalm Davids, Psalm 20, Vers 5. Er erfülle dir. Das ist nämlich Gott, der die Sachen erfüllt, was unsere Herzen wünscht. So kann es nämlich auch sein, dass wenn unser Gebet nicht auch aus reue Sünder wird, die wir zu Jesus Christus kommen, und Jesus Christus uns nicht gibt, was wir uns wünschen, so kann er das unseren Herzenswunsch ändern, sodass wir nicht mehr das Verlangen nach etwas haben, nach einer Sache oder einer Person oder was auch immer es ist, er kann eben unseren Herzenswunsch ändern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bibelvers hier aus Psalm 20, Vers 5. Er erfülle dir, was dein Herz wünscht. Gott erfüllt das, wenn es in keiner Weise die persönliche, in unserer persönlichen Beziehung mit Christus da im Wege stehen würde. Ja, aber wenn es das tut, so kann er uns, kann er und wird er auch unseren Herzenswunsch geben, unser Herrgott. Und dann beten wir nicht mehr für das, was wir uns wünschen, sondern das, was uns Gott ins Herz spricht und ändert dann unseren Herzenswunsch. Ja, also das ist wichtig zu verstehen. Das sind einige Sachen, und man könnte noch viel, viel mehr sagen. Das Wichtigste ist aber, dass wir uns Jesus Christus zugewandt bleiben, tagtäglich in Wort, in der Bibel und im Gebet, und Gott uns ins Herz spricht, was er denn nun vorhat in unserem Leben. Ja? Und sein Zeitrahmen ist auch sehr, sehr anders als unser. Oft wollen wir eine Sache oder was auch immer es ist, einen Wunsch, jetzt sofort, aber unser Herrgott weiß, dass das nicht gut für uns ist oder gut für uns wäre. Und dann wird er natürlich dann uns diesen Wunsch nicht geben. Aber er kann und wird uns unsere Herzensangelegenheit, unsere Herzens, wonach wir streben, das kann unser Herrgott verändern. Und das wird er auch, wenn wir ihn danach fragen. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns hilfst mit den Dingen und Sachen, was wir uns wünschen. Aber auch verstehen, dass du uns manchmal Sachen nicht gibst, die in unserer persönlichen Beziehung mit dir da irgendwie konfrontiert, eine Konfrontation hätten und Sachen, die im Wege stehen würden mit unserer persönlichen Beziehung mit dir. Das verstehen wir, dass du uns auch schützt als unser liebender himmlischer Vater vor Dingen, die nicht gut für uns sind. Und wir danken dir, Herr Jesus, dafür und für all diese Wahrheiten, die du uns gibst in der Bibel, in deinem Wort. Wir danken dir und beten dies in Jesus Christus Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.